sanft wie Dreu, der Staub der Zeit, gezeugt im Grab, geboren im Streit. Sie sind als Mahnmal lebendig, ein Schrei im Blick von jedem Kind. Wir können nicht, wir dürfen nicht vergessen, dass sie unser sind. Ich hab gedacht, ich hab's geschafft. Was geht mich ihr Elend noch an? Doch still und grauenhaft begleitet mich Vietnam. Hört nicht auf beim letzten Schuss. Manch Bild bleibt grell im inneren Blick. Gesichter angstgeschundener Kinder, wir ließen sie zurück. Genannt Bui Doi, der Staub der Zeit, gezeugt im Grab, geboren im Streit. Von jedem Kind, wir können nicht, wir dürfen nicht vergessen, dass sie unser sind. Sie rennen gegen Mauern an, die eigene Heimat will sie nicht. Ihr Makel nackt für jedermann steht ihnen im Gesicht. Heute setze ich mich für sie ein. Wie viele war ich taub und blind? Dann sah ich Lager für die Kinder, nur weil sie Mischling sind. Genannt Bui Doi, der Staub der Zeit, gezeugt im Grab. Sind. Hier herrscht höchste Not, um sie steht es schlecht. Jemand muss bezahlen.